geradeaus können wir sehen. Geradeaus, nur noch geradeaus, denn nur geradeaus können wir sehen, wohin wir gehen. Geradeaus und nicht krumm. Geradeaus.